Hallo Edeka. Hallo El Gordo. Wie geht es dir? Mir geht es prima und dir? Mir geht es auch gut. Was machst du denn eigentlich heute Abend? Ich gedenke heute Abend den Rundfunkempfänger anzuschalten. Aha. Ja, und dort werde ich eine Radiosendung mitverfolgen. Welche Radiosendung ist es? Um welche handelt es sich dabei? Es handelt sich um die Sendung Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Komm, dann lass uns das zusammen hören. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch. Lass uns dies hören. Gut. This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. The only real dope. Der Barkeeper räumt die Gläser zusammen. Die Klofrau hat mächtig zu tun im Revier. Die böse Uhr hat die Gäste vertrieben. Die Gäste sind fort außer mir. Ich bin der letzte Kunde. Ich komm nicht los vom Hahn. Vor einer Viertelstunde fuhr meine letzte Bahn. Der Barkeeper nimmt den Mantel vom Haken. Klofrau entsichert ihr Fahrrad im Flur. Die böse Uhr zeigt nach oben und unten. Ich frag mir, was meinen die nur? Ich bin der letzte Kunde. Ich komm nicht los vom Hahn. Vor einer Viertelstunde ging meine letzte Frau. Ich bin der letzte Kunde und immer noch nicht blau. Der Barkeeper startet sein Ticket. Der Klofrau springt die Kette vom Rad. Die böse Uhr dreht sie hilflos im Kreise. Ich glaub, ich brauche jetzt ein Bad. Ich bin der letzte Kunde. Ich komm einfach nicht los vom Hahn. Vor knapp eine Viertelstunde fuhr meine letzte Bahn. Vor einer Viertelstunde ging meine letzte Frau. Ich bin der letzte Kunde und immer noch nicht blau. Ich bin der letzte Kunde. Der letzte Kunde. Oh Mann. Der letzte Kunde. Vom Cheftenor Mike Lehmann, auch bekannt als der Fischefütterer vom Oyer Bay, erschienen auf seinem wunderschönen Album Kannst du abhaken. Und für uns das erste Lied heute zur letzten Coast-to-Coast-Sendung, sowas richtig Schönes zum Einschunkeln. Ja, heute wird's nämlich ernst. Ja, jetzt geht's nochmal richtig zur Sache. Die letzte Runde. Ja, Mann. Und dass wir es wirklich ernst meinen, werdet ihr auch hören. Wir haben einige Skurrilitäten und Interessantäten und andere Täten dabei. Ja, Mann. Das

ich schwöre es dir. Oh Maria, du lässt mich gehen, doch lass mich Tränen in deinem Blick. Eine Träne hab ich gesehen, will sie mir sagen, komm doch zurück. Oh Maria, du lässt mich gehen, du lässt mich gehen. In deinem Blick, eine Träne, will sie mir sagen, komm doch zurück. Oh Maria, warte. Zu Maria, da ist es. Sieb, ich hab dich lieb. Komm zu mir zurück, Baby. Nur eine Träne in deinen Augen will sie mir sagen, Baby. Komm noch zurück, Baby. Yeah, yeah, yeah, yeah. Perfekt. Die Aufnahme sitzt. Ja, wir haben sie lieb. Too strong. Das war der Hidden Bonus Track von der LP, die drei von der Funkstelle. Yes, yes. Eine weitere Band, die wir sehr lieb haben, eigentlich überhaupt eine unserer massivsten Lieblingsbands. Die Boygroup überhaupt, Take That, mit ihrem Überhit Back for Good. Auch schon über 10 Jahre alt, immer noch brandheiß und naja. Hier eine Coverversion der Berliner Band Hallmackenreuther, die ihren Namen übrigens von keinem Geringeren als Helge Schneider erhalten haben. Time for me to give up. I feel it's time. Got a picture of you beside me. Got the lipstick marks along the coffee cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it. Gotta leave it all behind me. Whatever I said, whatever I did, didn't mean it. I just want you back for good. I want you back for good. Whenever I'm wrong, tell me the song I will sing it. You'll be right and understood. I just want you back for good. Unaware but unaligned, I figured out a story. It wasn't good. Yet in the corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In a twist of separation, you excelled to be free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. I want you back for good. Whenever I'm wrong, sell me a song, I will sing it. You'll be right and understood. I just want you back for good. That you came back for good. Γεια σου Μάρκο με τις παινιές σου. Wir werden leider nicht zurückkommen, auch nicht back for good, denn das ist die letzte Sendung von Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Und in dieser letzten Sendung dürfen natürlich auch die wahren Helden nicht fehlen. Wir kommen jetzt zu einem Münchner Urgestein, Komiker, Sänger, Schauspieler, der eigentlich alles, was er gemacht hat, großartig vollendet hat. Wir hören jetzt das Lied vom Sonntag vom Valentin Karl. Das Lied vom Sonntag, oder besser gesagt, ein Lied mit Gesang. Bitte schön, Herr Kapellmeister. Halt uns vorher den Hund noch raus. Der Hund fährt jetzt nicht rein, Konzert aus. Entschuldigen Sie, das ist mein Hund. Das ist gleich. Der wird Sie kaum stören. Mein Hund ist sehr anständig. Geben Sie den Garderob ab. Ja, der rührt sich sowieso nicht. Es war ein Sonntag hell und klar. Ein Sonntag wirklich wunderbar. Der Sonntag war so einzig schön. Ich hab nicht leicht den schönen Sinn. Gib den Hund, was soll der Hund da hin machen? Es geht einem wirklich durchs Gemüt, wenn man einen solchen Sonntag sieht. Doch dauerte es gar nicht lang, weil bald der Abend kam heran. Stockfinster wurde es um mich her und ich sah keinen Sonntag mehr. Anhängewagen heißt er dann. Er hängt daran, nur dann und wann, an der elektrischen Straßenbahn. Doch denkt einmal nicht daran, was auch sehr oft stattfinden kann, dann kann es doch nicht anders sein, dann fährt der Volltreffer allein. Ja, der Valentin Karl und die Liesel, die Karstadt Liesel, so rum muss man es ja sagen, mit dem Track Das Lied vom Sonntag oder ein Lied mit Gesang. Ein Lied mit Gesang. Von München jetzt straight coast to coast durch die Republik nach Hamburg an den Hamburger Hafen. Ein sehr schönes Stück von den Elektro-Tubbies mit dem Namen Alibi Fische im der Du Bordelaise Mix. Erschienen ist das auf Diana Records auf einer schönen Compilation Gine Terra Sing Ting oder? Gine Terra Sing. Könnt ihr auch downloaden auf der Website von Diana Records und Haufen Home Producer halt drauf, auch ein paar bekanntere Leute, aber fette Ware. Mami hat eigentlich mal Maschinenbau gelernt, auf der Werft. Lange ist's her. Danach war er viel in der Welt unterwegs. In letzter Zeit schlägt er sich mit Tagesjobs durchs Leben. Und mit Peter. Mami! Manni! Backverzeige! Ja! Ja! Manni! Manni! Vier, hab ich gesagt, du Dorfnase! Ja! Das stimmt. Meinst du, ich hab noch Lust, auf diesen Dorfkopf zu werden? Für 5 Mark haben wir gar nichts. Für 5 Mark haben wir gar nichts. Für 5 Mark haben wir gar nichts. Ich könnte schon wieder 2 Stunden pennen gehen. Ich könnte schon wieder 2 Stunden pennen gehen. Ich mach mir ein Bier auf und du trinkst das immer aus. Das finde ich nicht gut. Der frühe Vogel fängt den Wurm, bzw. den Fisch. Die erste Stunde gehört immer den Asiaten. Unser Fisch ist frischer wie die Leute, die hier rumlaufen. Soldaten, heran! Du alter Gammler, du warst in Puff gewesen und saß deine Olle, du warst zum Angeln, hä? Das ist Alibi-Fische hier. Ist auch wieder da, wie jedes Mal. Ein armer Kerl kriegt dreckige Wäsche von letzter Woche, letzter Woche, letzter Woche. Du warst in Puff gewesen und saß deine Olle, du warst zum Angeln, hä? Das ist Alibi-Fische hier. Die Roboterarmee machte gerade Schießübungen. Kack auf dem Burgersteig, der Sonic wie schon wie Hennen oder Ballgesang. Ich will Bass, wenn im Welt. das was, lass das Ass. Geschichten erzählen über den Bass, yo, krass. Das was, lass das Ass. Euch fragen, fühlt ihr den Bass, ich sag krass. Das was, lass das Ass. Let's kick über den Bass, yo, krass. Das was, lass das Ass. Euch fragen, fühlt ihr den Bass. Ich sage 60 Hertz und alle Köpfe nicken jetzt. Denn yo, mit dem dicken Text. Ich sag krass, lass was, lass denn. Yo, 77 Mal der Bestalt kicken über den Bass. Ja, Coast to Coast mit Mucke zum Abraven. Zum ersten waren das die Teletubbies mit dem Stück Alibi Fische. Und danach, Adi? Larsen orgelt sich Dun von 5 Sterne Deluxe Album Silium. Und wir blieben in Hamburg mit Daniel und Icy Ice. 60 Hertz in einem wilden Remix. Auf der Platte steht nichts weiter drauf, außer Pro Atomkrieg 001. Das ist eine kleine neongrüne durchsichtige 7 Inch. Yes. Als nächstes hören wir jetzt Gerhard Polt, ein bayerischer Komiker, der seine Kraft daraus zieht, dass er die Leute, so das ganz normale Volk, halt auf die Schippe nimmt. was natürlich lustig ist, aber auch oft sehr, sehr böse, wie ihr auch gleich hören werdet. Aber er denkt sich das ja nicht aus, er holt seine Anekdoten ja aus, von Leuten, die er auf der Straße trifft und was er so mitbekommt. Und ja, gerade deswegen natürlich sehr brisant auch oft die Themen. Wir hören jetzt ein Stück, das auf dem Oktoberfest spielt in München. Und ja, hört selber, was dort alles passiert. Das Stück heißt Der Nobelpreisträger von Gerhard Polt. Hast du das gelesen? Hast du das nicht gelesen? Sag mal, was liest denn du? Hast du das nicht gelesen, was die Drecksau, was der Zeitungsschmierer da nicht geschrieben hat? Na, hast du das nicht gelesen? Du, der schreibt das nicht da. Okay, der schreibt das nicht. Dabei stimmt hinterm voll nichts. Aber nicht geschrieben hat es. Ich lade so einen Schmarrn von wegen Ding, irgendwie Attacke, Dings und lade auf Geist des Menschen schreibt er es da nicht. Okay. Aber nichts ist wahr, ich war dabei. Ich war der Kron. Zeuge. Ja. Okay. Also es tut mir leid, okay. Aber der Hund, soll ich nicht, ich habe nichts gegen die Presse. Aber das soll ich dir gleich. Unter dem Hitlersohn hätten sie vergessen. Das sage ich dir gleich. Nein, Moment. Ja, ich will jetzt nicht politisieren, aber. Ach, so eine Drecksau. Okay? Du, jetzt sage ich dir was. Ja, ich war dabei. Wie war's? Das war so. Wir haben gesagt, jetzt ist wieder das Oktoberfest. Gehen wir auf die Wiesn, haben wir gesagt. Okay, treffen wir uns um 5 Uhr am Haupteingang. Wir haben aber gesagt, nehmen wir keine Frauen mit, weil wir wollen eine Gaudi haben. Okay. Und wir haben uns getroffen, pünktlich. Okay. Und da sagt der Adi, du pass auf, sagt der Adi, bevor wir jetzt da anfangen, sagt, jetzt nehmen wir erst einmal ein Feuerwasser zu uns. Okay. Dann sind wir da zu so einem Steindl gegangen. Erst dann, ja. Und ja, wie ist das? Ja, nein, ganz normal. Okay. Und dann sagt der Adi, weil du kennst den Adi, du weißt, wie der Adi ist. Hey, sagt der Adi, dann sagt er, du pass auf, sagt, jetzt haben wir Oktoberfest, jetzt fahren wir mal mit der Geisterbahn. Da habe ich gesagt, okay, Adi, wir sind doch keine kleinen Kinder mit der Geisterbahn. Da kann ich mit dem Oktoberfest mit der Geisterbahn fahren. Adi ist schon recht. Ist schon gut, Adi. Ja, du kannst dich ja noch nicht aus. Okay, also habe ich gesagt, gut, da haben wir den gefallen. Hey, bevor wir zur Hauptsache kommen. Also, gut, gehen wir in die Geisterbahn. Sind wir in die Geisterbahn rein. Und der Adi, ich sage das nur, wie es wirklich war. Nicht, wie die Drecksau nicht geschrieben hat. Keine Zeit. Der Adi ist neben mir gesitzt. Hey. Und wir sagen, das ist in der Geisterbahn, wir fahren los. Gell. Irgendwann kommt halt der erste Geister her. So eine Kreuzspinne. Gell, so. Jetzt sieg ich, wie der Adi aus der Joppen einen Stuhlhaxen rauszieht. Ein Stuhlbein. Gell? Ich habe nicht gesehen, dass der einen dabei hat. Zieht der Adi die Stuhlbein aus und zündet dem Geist einen auf. Okay. Und der Geist hat ihn gleich aufgegeben. Okay. Ich habe gesagt, Adi, sag mal, spinnst du? Magst du keine Geister nicht? Ich habe gesagt, nein, noch nie, die habe ich noch nie, ums Verrecken habe ich die nicht leiden können, hat er gesagt. Also, der Adi hat an jeden Geist, der wo da gekommen ist, bim, bum, bum. Hey, du musst dir das vorstellen, der Geisterbahn. Hey, da hat es ausgeschaut wie eine Mehlhafer. Hey. Wie wenn ein Mehlsack explodiert war, okay? Weil die Geister sind aus Gips. Da drin hat es. Die, wo hinter uns gefahren sind, da waren bloß so Gipsheifer da. Wahnsinn. Also mit dem Adi macht man was mit, gell? Also, das ist eben mit dem Adi. Das ist spannend, gell? Und wir haben uns da, nach der Fahrt haben uns draußen ein bisschen hingestellt und haben uns die Leute angeschaut, die wo nach uns gekommen sind. Die haben uns ganz entgeistert angeschaut. Also, mit dem Adi. Das ist einfach. Also, pass auf, dass ich. Na, bei mir der Zeitungshund, der du verstehst? So, nein, ich mag nicht anfangen. Also, dann sagt der Adi jetzt, sagen wir mal, der Spuk hat ein Ende. Er sagt, jetzt ist es soweit. dass es soweit ist. Ja. Gehen wir ins Bierzelt. Ja, wo gehen wir hin? Sagt der Adi, gehen wir ins Schottenheimezelt. Haben sie zwar bloß den Spaten gewascht. Gell. Sagt, zur Not saufen wir den Spaten auch. Und dann sind wir dann reingegangen in das Bierzelt. Geht da drin. Du, da drin ist zugegangen. In dem Bierzelt zugegangen. Ein Gesums, ein Gewurl. Zugegangen, das sagst du ja Wahnsinn. Okay, sag einmal, gibt es da ein Freibier oder wie ist das? Zugegangen, dass du langsam fragst, sag, haben denn die Menschen halt nichts anderes zum Tor, als in so Bierzeit nicht gehen? Also auf alle Fälle war nichts zu machen, so müssen wir gehen, hilft nichts, müssen wir gehen. Okay? Also zugegangen da drin einfach, verstehst du? Und dann weiter die ganzen scheiß Ausländer natürlich, die Plätze, die scheiß Holländer da oder Japaner. Okay, das ganze Zeigel, was haben schon vom Ausland aus die Plätze wegfaxt. Okay. Also, nein. Also jetzt pass auf. Und dann sagt der Adi, er sagt, da gehen wir ins Ding in die Ochsenbraterei. Gehen wir in die Ochsenbraterei. Gut, sagen wir, gehen wir in die Ochsenbraterei, ist wurscht, probieren wir es. Haben sie auch bloß einen Spaten gewaschen. Du, wir gehen da nicht. Ach, zugegangen da drin, also zugegangen, das sagst du, das darf nicht wahr sein. Gell. Du, und jetzt pass auf, wacht, vorn, wo der Ochs braten wird, ganz vorn, gell, hierbei, wo der Ochs ist, gell, das gibt's ja nicht. Da ist ein Tisch, ein ganzer Tisch, so ein Tisch, frei. Das gibt's ja nicht, ein ganzer Tisch frei da. Das heißt, einer ist da gesetzt, einer, so ein Zwetschgenmantel, so ein Krisperl. Da ist der Adi hingegangen zu dem, ganz freundlich, ganz, der Adi ganz freundlich, gell? Nein, der Adi war vollkommen gentleman-like, ist er hin, sagt er zu dem, du geh weiter, Spezi. Frage, ist er noch frei? Gell, noch der Ausländer, natürlich, gell, hat umeinander gewirkt irgendwie, Deutsch hat er nicht kennen, aber er wollte sagen, nein. Und der Adi gesagt, aber höflich, ich war dabei. Sagt der Adi zu dem, sagt der Spezi, dass wir uns gut verstehen. Wir sind insgesamt 8 Metzger. Ja. Klar? Haben wir uns hingesetzt. Okay, klar. Ja, ein Bier bestellt, verstehst du? Schweinswürstel, der Schweinswürstel gefressen. Ja, Makrele habe ich noch gefressen, der Makrele. Ja, Makrele. Also wirklich zünftig. Das Zwetschgenmantel nicht, der war sauer. Okay. Der hat so eine Gulaschsuppen hat er gemampft. Okay. So eine Gulaschsuppen. Und hat er so geschaut. Das ist der Adi. Er hat immer eine Idee. Der Adi geht dahinter, holt ein Salzhaferl, so 2 Pfund Salz und haut so ein Zwetschgenmantel in Gulaschsuppen. Und sagt, sauer macht lustig. Wir haben so viel gelacht. Aber das Zwetschgenmantel nicht. Nein. Kein Humor, das Arschloch. Was willst du denn? Jetzt pass auf. Jetzt erzählt er, wie das war und nicht, wie der Zeitungsmensch da nicht schreibt. Also, wir so düsen, in Bierzeit, Bombenstimmung. Okay. Musik spielt ein Prosit der Gemütlichkeit. Alle Leute stehen auf die Tische herum. Okay. Wir auch. 1, 2, 3. Und gesoffen war noch nicht. Nein, war noch nicht. Ich war dabei. Okay. Kommt das Zwetschgenmandel von unten auf den Gravit, gelangt ein Adi an, da an der Joppen, so hat er einen Zart, geht, zirkt und sagt ganz laut, ich hab's auch gehört, Police, Police. Okay, und so viel Englisch kann der Adi auch. Okay. Und jetzt kommt das, was ich beschwören kann. Nein, ich kann das jeden Eid, ich schwöre jeden Eid, von zuschlagen keine Rede. Der Adi hat nicht zugeschlagen, überhaupt nicht. Der Adi hat dem Zwetschgenmantel einen Maßkrug lediglich leicht einen Schädel aufgesetzt. Und dann war er Ruhe. Nee. Wir sind ja noch lang drin gesetzt, da in der Bierzeit. Wir haben noch, was meinst du, was da noch abgeglittert worden ist. Verstehst du? Wir haben da drin wirklich zünftig, dass man mal privat einmal beieinander hockt und so. Wirklich nicht, bloß am Nebentisch, da waren auch ein paar so Arschlöcher. Ja, das waren so Sachsen, okay? Das waren so aus der Täterei. Okay? Und der Adi, du kennst ja, wie der Adi ist, okay? Da steht der Adi auf, du, und schreit dann über zu denen, ich sag, der ist faulen Hund. Hat er gesagt, darfst du mal was arbeiten? 40 Jahre lang im Bett umeinander flanken, okay? und er zu uns kommen und uns in die Händel fressen, sagt er, weil der ist da. Du, na steht der da drüben auf, so ein Brackekerlke, so ein Ding, der ist da. Und geht auf dem Adi los, gell? Und ich sag mir, Adi, Vorsicht, Deckung, der packt dich, gell? Und der Adi, jetzt denke ich, was hat der Adi? Gell? Der Adi klang so unter den Tisch ab, klang so zart so, denke ich mir, Adi, was ist denn? Gell? Aber der Adi hat schon gewusst, er lässt sich nicht provozieren, weil der gewusst, er hat seinen Stuhlhaxen unter dem Tisch drunter. Gell? Und der andere kommt und sagt, Adi! Gell? Und, verstehst du? Und auf alle Fälle, wie es nachher ist, also die Sache ist noch so, der Adi zieht dann aus Versehen, okay? Ja, statt am Stuhlhaxen, das Zwetschgenmann drauf. Schaut ihn und sagt, ist der Allweiner da? Dem ist das Blut runtergerunnen und so weiter. Der Adi hat gesagt, ja, der schaut für nicht mehr gut aus, okay? Nein, der hat schlecht ausgeschaut, okay? Den haben sie nachher gleich weg. Sanka gekommen, weg war er. Und jetzt schreibt diese Drehsau da von ihrer Zeitung da, schreibt da, nee, Schlagzeile, sagt er, Attacke auf Geistesmensch, Nobelpreisträger erleidet Schädelbasisbruch. Okay, und so. Ja, die sagen, das glaube ich schon, so wie der ausgeschaut hat. Ja, das glaube ich schon, dass der so schnell keinen Nobelpreis mehr kriegt, das glaube ich schon. Aber jetzt frage ich dir mal was, ja? Wenn einer schon so studiert ist wie der, ja, wenn einer so studiert ist, ja, dann muss er doch so viel Hirn haben. Ja, so viel Hirn muss er doch haben, dass er wissen muss, dass man mit einem Kopf, der überhaupt nichts aushält, nicht aufs Oktoberfest geht. Na, Hauptsache eure Köpfe halten ordentlich was aus. Heute zur letzten Sendung von Coast to Coast. Das war der Nobelpreisträger von Gerd Polt. Good shit. Und jetzt spielen wir noch ein Stück von einem Kommilitonen. Gutes, ja, Ding. Auf jeden Fall an alle, die keine Alkoholiker sind, aber dennoch gerne mal ein Gläschen trinken. Man muss ordentlich hinhören, um die Vocals zu verstehen, glaube ich. Aber es lohnt sich. Wenn man den Titel des Stücks Der Tagtrinker lautet, schon mal weiß, hilft das wahrscheinlich enorm. Gewöhnlich fange ich früh an, doch heute schlafe ich ziemlich lang, so mach ich mich um 12 daran zu trinken, was ich trinken kann. Bier und Wein und Schnaps und Sekt, doch scheißegal, solange es schmeckt. Und schmeckt's mal nicht, schwört das mich nicht, Hauptsache ist, ich werde dicht. Tagträumer bringen's nicht. Tagträumer trinken nicht. Tagträumer, Öl geht in mein Gesicht. Tagträumer, Wein nicht. Bald hängt mir das Grinsen in mein Gesicht. Da frag ich mich, wen freut das nicht? Das Lallen lässt auf mich lang warten, bis in ohne Nachbars da. Um 5 bin ich schon ziemlich weit. Man könnte sagen, echt ist breit. Das ganze Hemd ist angesaut, doch das ist mir ja längst vertraut. Tagträumer bringen's nicht. Tagträumer trinken nicht. Tagträumer, Entdeuge in meinem Gesicht. Tagträumer, Pinkelpause. We'll be right back. von der Arbeit komm, häng die Stunde und bin benommen. Auch wenn ich nicht zur Arbeit brauch, Feierabend, Bier, der nicht mehr untertrinke. Abends sind nicht schick, man muss es machen, um's zu verstehen. Ich hätte meinen Tag verkackt. Hab meinen Spaß zurecht daran. Respekt geht raus an Jan für dieses Stück, der Tagtrinker. Und als nächstes kommen wir zu einem Internetphänomen, ein MySpace-Phänomen. Ein Stück, das darüber so bekannt wurde, dass es sogar bei 4Music gelandet ist. Und ich sag mal so viel, eine Sendung bei Radio Süßland, richtig geil. Keine Sendung bei Radio Süßland, auch richtig geil. Jetzt wissen eh alle, worum es geht. Icke und er, richtig geil. Und er, ihr erster Hit, richtig geil. Geh mit meinen Kumpels in den Club, richtig geil. Ha, keine Kumpels, kein Club, ist auch richtig geil. Bin ich morgens gut drauf, ist das richtig geil. Ha, Uhr ist scheiß Laune, ist das richtig geil. Gib das Rüppel mit Gemüse, sei richtig geil. Gib das korrekte Bratwurst, find ich richtig geil. Korrekt, korrekt, hier fällt mal jetzt ab. Ich sag korrekt, korrekt, hier fällt mir das jetzt ab. Hier korrekt, korrekt, hier fällt mal jetzt ab. Wa, et hier fällt mal so, et hier fällt mal so, wa. Ich und meine Homies, das ist richtig geil. Ich und keine Homies, ist das richtig geil. Hag Stress zu Hause, ist das richtig geil. Ist zu Hause alles ne Wolke, richtig geil. Ist Weihnachten und Ostern, ist das richtig geil. Ist irgendwas im November, ist das richtig geil. Bin ich mal im Urlaub, ist das richtig geil. Bin ich in Berlin, Alter, richtig geil. Ich sag korrekt, korrekt, hier fällt mal jetzt ab. Ich sag korrekt, korrekt, hier fällt mal jetzt ab. Ich sag korrekt, korrekt, hier fällt mal jetzt ab, was geht ab, was geht ab, was. Party hier, Party da, richtig geil. Nicht los, richtig geil. Hike, was zu tun, ist das richtig geil. Hike, nie was zu tun, hey, richtig geil. Ich und der Jaire Villa, ist das richtig geil. Ich in der Urstenbutze, ist das richtig geil. Hike, ne große Karre, ist das richtig geil. Hike, nicht mein Führerschein, Alter, richtig geil. Ich sag korrekt, korrekt, hier fällt mal jetzt ab. Ich sag korrekt, korrekt, hier fällt mal jetzt ab. Ich sag korrekt, korrekt, hier fällt mal jetzt ab. Was geht ab? Es gefällt mal so. Ich sag korrekt, Jungs, es geht ab. Es ist richtig geil. Ich sag korrekt, Jungs, das gefällt mal so. Ich sag, es geht ab, es ist richtig geil. Ich sag, es geht ab, es ist richtig geil. Was geht ab? Haken, Hursten, Job, ist das richtig geil. Bin ich mal wieder auf Stütze, auch richtig geil. Muss ich morgen in den Krieg, ist das richtig geil. Kann ich noch ein bisschen Playstation spielen, richtig geil. Hike, ordentlich was zu tun, richtig geil. Hike, nie was zu tun, ich sag's euch, richtig geil. Ist meine Mutti mies drauf, sag mir, richtig geil. Ist meine Mutti gut drauf, find ich das auch richtig geil. Ich sag korrekt, korrekt, ihr fällt mal jetzt ab. Ich sag korrekt, korrekt, ihr fällt mal jetzt ab, Jungs, korrekt. Korrekt, hier fällt mal jetzt ab. Ich sage mal so, korrekt, korrekt, hier fällt mal das jetzt ab. Korrekt war korrekt, ja man, das geht ab. Ich sage mal so, korrekt, jetzt gefällt mal so, jetzt gefällt mal so. Herzlich willkommen zu unserem 5-Sterne-Deluxe-Sprachkurs. Bitte sprechen Sie jedes Wort nach. Du Synapsen. Bitte knacken Sie mit den Synapsen. Fohlenrolle. Fohlenbraten. 1 Kilo 14,95. Cannabis Cup. 1907. Coast to Coast. 1, 2, 1, 2, 3. Alle meine Engines. Techno. Ich bin der Produzent, ich bin der Produzent, ich bin der Produzent, ich bin der Produzent. Kohle machen tut er, mit Klaus dem Computer. Ohne Instrumente hat jetzt schon seine Rente. Fuchs, du hast die ganz gestohlen, gib sie wieder her, gib sie wieder her. Sonst gibt dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Sonst gibt dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Meine Fresse, was war denn das? Ey? Das waren die Wise Guys, eine A Cappella-Gruppe, die sich dem Techno angenommen haben. Massiv, massiv. Als nächstes hören wir einen, der zurzeit ja keine so gute Phasen durchlebt. Es wird an seinem Thron gerüttelt. Geht halt mal hoch und mal runter, aber ich meine, er ist immer noch oben, ne? Ist immer noch der Chef. Noch ist er oben, ja. Jetzt kommt der Chef. Natürlich freuen wir uns, das ist gar keine Frage, freuen wir uns und die Reaktion war völlig richtig, einen sich normal verhaltenden Bär in Bayern zu haben. Ja, das ist gar nicht zum Lachen. Und der Bär, ein Normalfall, ich muss mich ja auch, auch Werner Schnappauf hat sich natürlich hier intensiv mit sogenannten Experten austauscht und austauschen müssen. Nun haben wir, ein Normalverhaltende Bär lebt im Wald, geht niemals raus und reißt vielleicht 1 bis 2 Schafe im Jahr. Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normal sich verhaltenen Bär, dem Schadbär und dem Problembär. Und es ist ganz klar, dass dieser Bär ein Problembär ist. Und es ist im Übrigen auch im Grunde genommen durchaus ein gewisses Glück gewesen. Der hat um 1 Uhr nachts praktisch diese Hühner gerissen. Und Gott sei Dank war in dem Haus, das nicht bemerkt worden. Aufgrund von, es ist nicht bemerkt worden. Stellen Sie sich mal vor, der war ja mittendrin, stellen Sie sich mal vor, die Leute wären raus und wären praktisch jetzt den Bären praktisch begegnet. Was da hätte passieren können... Hallo, mein Name ist Lotta, ich bin eine 200 Jahre alte Lechbüchse. Ich bin so alt wie die Titanic, doch ich geh viel cooler runter. Besitze zwar ein Motor, doch der leistet nur ein Drittel. Ja, ich bin ein grünes Monster namens Pippi Lotta, oh yeah. Und man kann mich schwer übersehen, denn ich bin ein Dreimaster. Wenn ich ein anderes Schiff sehe, ja, dann crash ich es sofort. Denn ich bin die Pippi Lotta und hab Lust unterzugehen. Ich rammel sie, weil ich ein geiler Dreimaschoner bin. Wegen mir ist die Titanic abgeblubbert, deshalb nennt mich Mörder. Pippilotta, Pippilotta, Pippilotta is on fire. Pippilotta, Pippilotta, Pippilotta is on fire. Egal mit dem Blatterlette, Blechbüchse, burn, burn, mother shit chip, burn! Moin, moin, dieses Hardcore-Image steht mir wirklich gut. Ich bin nicht schwarz wie die Titanic, nein, ich bin grün wie Herr Nilsson. Ein neues Netz, denn das alte wird weggeschmissen. Oh yeah, ich geh unter. Wenn ich in die Hölle komm, ja dann hoff ich, brenn ich gescheit. Ich werd meine Tage nur mit gesunden Schiffen verbringen. Die Pilotta ist on fire. Die Pilotta ist on fire. We don't need no Pilotta, let the Blechbüchse burn. Bam, mother shit chip, bam! Robst everybody, we sail. Come on, people, other people. Sail in the air. Come on, people, lot of people, waving like you don't care. Come on, people, lot of people, everybody jumps on board. Come on, people, lot of people, everybody here we sail. Come on, people, lot of people, so I sail in the air. Come on, people, lot of people, waving like you don't care. Come on, people, lot of people, everybody jumps on board. Come on, people, lot of people, everybody here we sail. Like you don't care. Come on, people, lot of people. Everybody just board. Come on, people, lot of people. Everybody sail away. Pipi Lotta, Blechbüchse burn. Und das Radio is on fire. Den Sänger gerade habt ihr garantiert erkannt. Hoffentlich nicht. Naja. Wie kam es denn zu diesem kreativen Erguss? Das musst du den Sänger fragen, nicht mich. Ah, okay. Ja, dann kommen wir zum nächsten Lied. Was dann auch schon das allerletzte ist, was ihr überhaupt hier bei Coast to Coast hören werdet. Zumindest was Coast to Coast auf Radio Ostfriesland angeht. Yes. Ja, ein Lied, das uns jetzt die letzte Zeit in Emden begleitet hat. Es hat uns gefesselt und nicht mehr losgelassen. Jeder, der es gleich hören wird und es noch nicht kennt, wird sofort verstehen, warum. Alle anderen wissen sowieso, warum. Wir wissen leider nicht ganz genau die Geschichte zu dem Lied. Auf jeden Fall geht es um eine Talkshow. Bärbel ist dann vermutlich mal Bärbel Schäfer. Oder es ist irgendwie aus der Talkshow heraus entstanden, dieses Lied. Es gibt zum Beispiel, naja, Bärbel, hast du Lust zu? Naja, wurde mal in der Talkshow wohl gesagt. Okay. Und drumherum ist dieses Lied entstanden. Alles klar. Wir hören Drunken Duncan in dem Lied G. Columbus. Und verabschieden uns an dieser Stelle schon mal. Genau. Danken allen Hörern von Coast to Coast und danken dem Radiosender Radio Ostfriesland. Danken auch den Leuten, die uns unterstützt haben beim Sendung machen, die Mixer eingesendet haben oder hier zu Gast im Studio waren. Und Respekt raus an die lokalen Künstler, die weiter ihre Sachen pushen. Ja, wir werden nicht alle jetzt aufzählen, denen wir danken. Ja, ja, mit Namen. Die wissen alle selber, wenn sie gemeint sind. Jo, eine schöne Zeit geht zu Ende. Das sind Adrian Bahne und Franz Hahnemann am Mikrofon und Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Ich rauche Dope, mache mein Shit und ficke die Hoes. Fick die Hoes, fick auch du die Hoes. Fick auch du die Hoes, komm und fick die Hoes. Oh, G, ich rauche Dope, mache mein Shit und ficke die Hoes. Fick die Hoes, fick auch du die Hoes. Fick auch du die Hoes, komm und fick die Hoes. Ich fick die Hoes mit dicken Titten. Die sollen mir einblasen und meine Eier lutschen. Mein Schwanz ist Penis, merkt ihr das, Penis? Penis, Penis, Penis, Penis, Penis. Mädels nehmen Penis in den Mund. Das ist auch gut so, Mädels lutscht Penis. Titten ficken, mega gute Sache. Ich ficke Titten, wenn ich Tittenfick mache. Ich hab einen Dicken und der ist zum Ficken da. Also ficke ich ab und zu öfter Blondinen, Schwarzhaarige und auch Brünette. In die Fotze und in die Rosette. Ich bin ein krasser Ficker, ein Penis in die Fotze-Sticker. Nenn mich G. Columbus. Frauen kommen dreimal hintereinander, bevor ich ficke, danach nochmal dreimal. Ich liebe Knacker und rasierte Fotze. Fotzen lieben mich, denn ich bin ein Bonze. Sie erzählen weiter, ich ficke am besten. Selbst ihre Mütter wollen das mal testen. Oh G, ich rauche Dope, mache mein Shit und ficke die Hoes. Fick die Hoes, fick auch du die Hoes. Fick auch du die Hoes, komm und fick die Hoes. Oh G, ich rauche Dope, mache mein Shit und ficke die Hoes. Fick die Hoes, fick auch du die Hoes. Fick auch du die Hoes, komm und fick die Hoes. Ich ficke also alle Fotzen und sitze in der Talkshow. Hallo Bärbel, hast du Bock zu ficken? Hab ich schon erwähnt, ich hab einen ziemlich dicken Penis. Penis, Penis, Penis, Penis, Penis. Ich hab einen Porsche, damit schlepp ich Fotzen ab. Sie lieben Porsche, das ist nun mal Fakt. Und weil ich Ficker bin und so einen großen Penis hab, hatte ich 15 One-Night-Stands letzte Nacht. Ich mag gepflegte Fotze und keine dicke Fotze. Wenn ne Fotze stinkt, muss ich leider immer kotzen. Also hallo Mädels, wer hat heute Abend Zeit? Ich zeig euch meinen Penis und ihr macht die Beine breit. Wetten, ich habe geile Goldketten. Hab ich schon erwähnt, ich kann super Pussy lecken. Ich mach auch gerne Gangbang mit 3 oder 4. Ich bin einer von den Besten, ich bumse auch Lesben. Hab ich schon gesagt, ich hab nen Riesenpenis. Penis, Penis, Penis, Penis, Penis. Penis, Penis, Penis, Penis, Penis. Penis, Penis. Oh G, ich rauche Dope, mache mein Shit und ficke die Hoes. Fick die Hoes, fick auch du die Hoes. Fick auch du die Hoes, komm und fick die Hoes. Oh G, ich rauche Dope, mache mein Shit und ficke die Hoes. Fick die Hoes, fick auch du die Hoes. Fick auch du die Hoes, komm und fick die Hoes. Oh G, ich rauche Dope, mache mein Shit und ficke die Hoes. Fick die Hoes, fick auch du die Hoes. Fick auch du die Hoes, komm und fick die Hoes. Oh G, ich rauche Dope, mache mein Shit und ficke die Hoes. Fick die Hoes, fick auch du die Hoes. Fick auch du die Hoes, komm und fick die Hoes.